Also es war so, ich war auf dem Schiff. Ich muss mich kurz entschuldigen. Ich habe, war eine unzuverlässige Erzählung. Ich bin ja gar nicht gestorben. Also ich war auf dem Schiff als Leichtmatrose. Dann bin ich nachts aufgewacht, weil ein Sturm vermeintlich am Schiff rüttelte. Als ich an Deck ging, sah ich, dass es doch kein Sturm war. Also nicht nur, sondern ein mächtiges Wesen aus einer anderen Zeit. Und das Wesen hat zu mir gesagt, Hartmut, geh ins Wasser hinein, komm zu mir hin. Und das habe ich dann gemacht und bin ins Wasser reingehüpft. Und ich kann eigentlich gar nicht gut schwimmen. Aber ich bin nicht gestorben, da habe ich mich falsch erinnert. Es geschah was anderes. Und zwar spürte ich dann, wie sich eine Verbindung zwischen mir und dem Ungeheuer bildete. Es konnte meine Gedanken lesen und ich seine. Und ich erkannte, dass das Wesen nicht böse war, sondern nur neugierig auf die Menschen und ihre Welt. Und dass es die Menschen nicht versteht. Es war nämlich nicht von hier oder von jetzt. Ich verbrachte also Stunden unter Wasser, ohne zu sterben, während ich mit dem Ungeheuer kommunizierte. Und ich schrieb alles auf meinen kleinen Notizblock mit dem Federkiel. Unter Wasser habe ich alles aufgeschrieben, was es mir erzählt hat. Udaf Himg a Huko das Aung a Heb. Magdalena Meisendraht, ich kann dich du. Wir haben eine lange Unterhaltung geführt über zeitgenössische Literatur zum Beispiel oder über Bachmann-Preis haben wir geredet. Auf jeden Fall, je länger ich mit dem Ungeheuer sprach, desto mehr veränderte sich meine Persönlichkeit und auch die Persönlichkeit des Ungeheuers. Und naja, ich ging dann wieder zurück auf das Schiff und ich habe gemerkt, ich war wesensverändert, wurde düsterer und verschlossener und ich begann meine Kolleginnen, auf dem Schiff zu meiden. Und als das Schiff ein paar Tage später tatsächlich in einen Sturm geriet und sank, da war ich der einzige Überlebende. Und ich trieb tagelang auf einem Stück Treibholz im Meer, wurde von Halluzinationen geplagt und ich sah das Ungeheuer immer wieder und wieder vor mir und hörte meine Stimme in seinem Kopf. Hartmut, Hartmut, kannst du mir nochmal die Shortlist vom Bachmann-Preis googeln und andere Sachen? Und als ich aber schließlich gerettet wurde, da war ich nicht mehr derselbe Mann wie zuvor. Ich hatte eine dunkle Obsession für das Ungeheuer entwickelt und begann meine Forschungen auf die Suche nach ihm zu konzentrieren. Doch niemand wollte mir glauben, dass es wirklich existierte. Ich verbrachte den Rest meines Lebens in Einsamkeit und Isolation auf dem Meeresgrund, immer auf der Suche nach dem Ungeheuer. Das war der Tatsachenbericht jetzt. Das ist wirklich das, was passiert ist. Ich würde dann bald zurückkommen, wenn Sie möchten, um die Sendung zu moderieren auch. Ich hoffe, es ist alles gut. Ich hoffe, allen geht's gut. Wiederhören.